Im Folgenden hört ihr von Radio A einen kleinen Beitrag zum 8. März. Radio A, die anarchistische Radiosendung im Querfunk 104,8 MHz. Heute habe ich zwei nette Menschen vom OFT Karlsruhe hier, also vom offenen feministischen Treffen. Schön, dass ihr da seid und uns ein bisschen erzählen wollt, was ihr so treibt, gerade auch so rund um 8. März. Ja, hallo. Hi. Hallo. Schön, dass wir hier sein können. Ja, als erstes könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, also das OFT, was treibt ihr so, was macht ihr, wie hat sich das gegründet und habt ihr schon Aktionen gemacht? Einfach genau, so ein bisschen vorstellen. Wir sind vom offenen feministischen Treffen. Das gibt es jetzt seit so 4 Jahren und das ist ein Zusammenschluss von Einzelpersonen. Wir haben uns einfach zusammengetan, weil wir so Sexismus, Gewalt, schlechte Bezahlung nicht mehr einfach so hinnehmen wollten, sondern weil wir aktiv werden wollten. Wir treffen uns in der Regel einmal im Monat. Wenn natürlich sowas ansteht wie der 8. März oder so, dann treffen wir uns auch öfter. Themen, die wir so bearbeiten, sind ungleiche Verteilung von Haus- und Sorgearbeit, schlechtere Löhne, Armut und auch Gewalt gegen Finta, also Frauen, Inter, nicht-binär, Trans- und Artgender-Personen und körperliche Selbstbestimmung und so alle möglichen Themen rund um Feminismus. Genau, wir haben auch eine Namensumbenennung gemacht vor jetzt knapp einem Jahr, oder? Ja. Vorher hießen wir offenes Frauentreffen. Uns war das wichtig, das umzunennen, weil wir eben auch alle Finta-Personen mit einschließen möchten, weil die eben auch vom Patriarchat betroffen sind, wie auch Frauen, und wir den Kampf einfach gemeinsam führen wollen. Genau, und gerade im Moment ist natürlich der 8. März und der feministische Streik das Thema, was uns sehr beschäftigt. Genau, da wollen wir auch später noch so dazukommen. Ich hätte gern noch mit euch so ein bisschen darüber gesprochen, wie ihr so allgemein, so global, aber auch in Deutschland gerade so die feministische Bewegung seht. Es gab ja in den letzten Jahren immer wieder Kämpfe, auch gerade Beispiel Lateinamerika, wo es auch viel um Abtreibungsrecht ging, oder in Polen. Aber auch in Deutschland hat man... ist ja auch mit MeToo und so weiter, kamen immer mehr Diskussionen auf. Wie ist so eure Einschätzung gerade? Ich meine, man kann ja auch Parallelen in einem Rollback irgendwie auch gerade in der Corona-Pandemie beobachten. So, wie schätzt ihr das alles ein? Genau, also ich glaube, Feminismus ist in den letzten Jahren ziemlich populär geworden. So, wir sehen es so auf zwei Seiten. Zum einen natürlich schon auch so in der kapitalistischen Logik. Also man kann überall irgendwie T-Shirts mit Feminism drauf kaufen. Und es gibt so Diversity Management in Unternehmen. Genau, das nehmen wir eher als die negative Seite wahr. Weil klar, man könnte jetzt sagen, das Thema wird präsent. Aber natürlich verändert sich so an der realen Lebenssituation dadurch für uns gar nichts. Aber was es natürlich auch gibt, worauf wir viel mehr Bezug nehmen, was du auch gesagt hast, sind eben so feministische Kämpfe weltweit. Genau, zum einen in Argentinien, das hat so 2015 begonnen mit der Ni Una Menos, also nicht eine weniger Bewegung, wo es vor allen Dingen um Gewalt und um Femizide ging. Die hat sich dann eigentlich in ganz Südamerika auch ausgebreitet und damit wurden so feministische Themen zu Massenbewegungen und es kam auch zu Streiks. Dann natürlich auch in Polen, was so 2016 begonnen hat, eben mit diesem Frauenstreik, diesen schwarzen Protesten. Da ging es sehr speziell eben um Schwangerschaftsabbrüche, weil in Polen die Gesetzgebung dazu sowieso schon sehr regressiv war. Und genau, und da sind einfach tausende Frauen auf die Straße gegangen und haben dagegen protestiert. Das zieht sich bis heute. Und das ist natürlich auch ein Thema, was uns auch hier beschäftigt. Hier Paragraph 218, 219a gibt es immer noch. Und klar, die Bundesregierung will jetzt den 219a Paragraphen abschaffen, aber das ist halt auch so ein bisschen eine Farce, weil der sagt ja auch nur, dass man jetzt aufklären darf und darüber informieren darf, aber Schwangerschaftsabbrüche sind immer noch kriminalisiert. Ja. Genau. Und aber auch überall auf der Welt, also auch in Afghanistan, wo sich Frauen mutig gegen die Taliban gestellt haben und da jetzt auch so Frauenstrukturen aufbauen, um sich gegen Gewalt zu schützen. Rojava, wo Frauen auch bewaffnet die selbstverwalteten Gebiete verteidigen, Frauendörfer aufbauen und so an so einer befreiten Gesellschaftsstruktur aktiv mitarbeiten. Und das sind natürlich alles Sachen, da schauen wir drauf. Das macht uns auch Mut, irgendwie hier weiterzumachen und darauf nehmen wir Bezug. Ich hatte es ja kurz angesprochen, so auch was ich so sehe in Deutschland oder viel drüber lese, aber auch irgendwie, es ist auch beobachtbar, dass ja gerade Lockdowns, Homeoffice eher dazu oder halt auch die Problematiken in, also dass es zu wenig BetreuerInnen gibt und so weiter und so fort und mit Schulen und so weiter. Also so wie ich das beobachte, führt es zumindest hier in Deutschland schon eher zu so einer Rückbesinnung auf und vielleicht sogar auch unbewusst auf klassische Rollenbilder, dass im Zweifelfall doch wieder Frauen Kindererziehung sich mehr darum kümmern. Vielleicht war es vorher gerade in so einem linken oder liberalen Umfeld irgendwie, konnte man da vielleicht vorher irgendwie schon irgendwie Verbesserungen sehen, dass auch Männer sich an der Sorgearbeit mehr beteiligt haben so und das jetzt aber ganz beobachtbar ist so, dass das jetzt wieder einfach zurückgeht, was auch oft einfach eine finanzielle Geschichte ist. Der Mann verdient halt mehr und er geht dann arbeiten, die Frau nimmt sich dann natürlich wieder zurück irgendwie. Wie steht ihr dazu oder wie beobachtet ihr das? Ich würde halt sagen, dass es halt nicht zufällig ist, genau aus den Gründen, die du auch gerade genannt hast. Männer verdienen halt im Durchschnitt immer noch irgendwie mehr und deswegen ist ja eigentlich ja logisch in einer bürgerlichen Denkweise ist, dass Frauen ja dann ihre Arbeit niederlegen, um zu Hause auf die Kinder aufzupassen und deswegen finde ich nicht, dass das irgendwie zufällig ist, sondern dass das durchaus auch ein kapitalistisches Kalkül mit sich bringt. Und man hat es ja auch gesehen, die Zahlen von häuslicher Gewalt zum Beispiel sind ja auch während der Pandemie einfach so in die Höhe geschossen. Und auf einmal waren es alle so furchtbar erschreckt darüber, wie viel Gewalt gegenüber Winter und auch Kindern irgendwie im Haushalt passieren. Und es war dann so ein paar Monate so ein starkes Thema, dass da jetzt was getan werden muss gegen diese Gewalt zu Hause. Und dann auf einmal war es wieder kein Thema mehr, sondern dann ging es irgendwie wieder, weil der nächste die nächste Mutation vom Coronavirus irgendwie Thema war. Und genauso beobachtet man das irgendwie bei ganz vielen feministischen Themen, dass es immer wieder so für ein paar Monate irgendwie so ganz, ganz stark präsent ist und dann auf einmal wieder nicht mehr. Ja, also gerade natürlich die Verteilung von Haus- und Sorgearbeit hat eine Rolle gespielt. Die Lasten wurden irgendwie massiv auf den Rücken von Frauen und weiblich gelesenen Personen ausgetragen. Aber was du auch gesagt hast, Gewalt, also 2020 gab es 139 Femizide in Deutschland. So jeden Tag versucht ein Mann, seine Frau, Partnerin, Ex-Partnerin zu ermorden. Jeden dritten Tag gelingt das. Das sind einfach krasse Zahlen so. Das passiert hier und das ist auch angestiegen, weil einfach die Hilfsangebote auch massiv eingeschränkt waren und sich die betroffenen Personen einfach keine Unterstützung holen konnten, wenn sie irgendwie zu Hause bleiben mussten. Genau, und kam ja auch schon rein, irgendwie so der Aspekt halt auch gerade mit Kitas, Betreuungsplätzen oder Schulen, wo dann doch meistens eher als weibliche Berufe anerkannt oder gesehen werden, so was ja auch ein Riesenproblem ist, was auch viel mit der, nicht nur mit so einer Gesellschaft, meiner Meinung nach, nicht nur was mit einer gesellschaftlichen Stimmung, sondern halt auch gerade, dass sie unattraktiv sind, was die Arbeitsbedingungen, die finanzielle mir fällt jetzt kein gutes Wort ein, also halt der Lohn halt auch nicht so gut ist. Genau, und vielleicht ist das ein guter Übergang irgendwie so. So im Vorfeld vom 8. März gab es ja auch Tarifverhandlungen für Soziales und Erziehung irgendwie. Und da gab es auch Aktionen dazu. Könnt ihr da vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, um was es da ging? Vielleicht auch schon, was es für Ergebnisse gibt von den Verhandlungen. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen was erzählen. War ja auch, glaube ich, so im Vorfeld vom, das war ja auch eine Aktion auch im Vorfeld vom 8. März dann dazu. Genau. Also das ist im Prinzip jetzt gerade die verschobene Tarifverhandlung zum Sozial- und Erziehungsdienst, die eigentlich 2019 schon stattfinden sollte. Das wurde aber dann aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Genau, und da waren jetzt am 25. Februar war die erste Verhandlungsrunde zwischen den Gewerkschaften und den kommunalen Arbeitgeberverbänden. Und es geht vor allem, also es betrifft die Kolleginnen in Kitas, Jugendarbeit, Sozialhilfe und Einrichtungen für Menschen mit Hilfebedarf. Und ja, also genau, die Beschäftigten in diesen Berufen, die sind, du hast es ja schon gesagt, überwiegend weiblich, also bis zu 85% auf alle, in Kitas sogar bis zu 90%. Es wird einfach so als der klassische Frauenberuf irgendwie abgetan und eben dadurch auch schlecht bezahlt, wenig Wertschätzung, obwohl es eigentlich eine Arbeit ist, die unablässig für unsere Gesellschaft ist. Und eben dadurch, dass da so viele weiblich gelesene Personen arbeiten, aber auch, dass es diese Arbeit, so eine klassische Arbeit von bezahlter Reproduktionsarbeit ist, sind diese Kämpfe und diese Tarifverhandlungen eigentlich auch feministische Kämpfe. Und deswegen haben wir die einfach mit aufgenommen oder finden es wichtig, dazu zu arbeiten. Genau, du hast gesagt, die erste Verhandlungsrunde war am 25. Da kam natürlich nichts bei raus. Die Arbeitgeberseite hat alle Forderungen irgendwie abgeschmettert und ein bisschen mit der Aussage, naja, die Kolleginnen haben ja in den letzten Jahren schon genug Lohnerhöhungen bekommen. Und ja, jetzt ruft Verdi die Beschäftigten zum Streik auf am 8. März. Und genau, das fällt natürlich zusammen und wir stellen uns hinter die Kolleginnen, streiken mit ihnen zusammen und bringen natürlich da auch noch unsere weiteren feministischen Themen mit ein, weil wir glauben, das ist einfach eine Grundlage, so feministischen Streik auch wieder auf die Tagesordnung zu bringen. Genau, und dann wären wir ja auch schon ziemlich beim 8. März. Vielleicht kann man da auch gleich dazu sagen, wir haben das Gespräch im Vornherein aufgezeichnet, so. Aber vielleicht könnt ihr ja mal sagen, was ist denn am 8. März geplant oder so, was wird man in Karlsruhe auf der Straße erleben? Also am 8. März wird der Hauptteil wird im Prinzip auf dem Marktplatz stattfinden. Da gibt es ab 13 Uhr die Streikgelderfassung von Verdi, wo es auch verschiedene Infostände von Gruppen gibt, wo wir auch zum Beispiel einen Infostand haben. Um 14 Uhr beginnt dann die Streikkundgebung, wo unterschiedliche Gruppen, Betriebsratgruppen von Verdi, aber auch feministische Gruppen sprechen werden. Und ab 16 Uhr wird es dann eine feministische Streikdemo geben, die durch die Innenstadt zieht. Genau. Und im Anschluss an die Demo wird es noch von uns nochmal eine Kundgebung geben, weil 16 Uhr ist immer so ein bisschen schwierig für Menschen, die jetzt zum Beispiel nicht streiken dürfen, weil sie zum Beispiel nicht im Sozial- und Erziehungsdienst arbeiten oder einfach nicht streiken können. Deswegen dachten wir füllen den Abend noch ein bisschen mit ein bisschen mehr Programm. Genau, und machen dann einfach noch einen guten Abschluss so vom 8. März. Genau, diese ganze Thematik wird auch bundesweit aufgegriffen. Also wir sind auch Teil des bundesweiten Frauenstreikbündnisses. Das sind aus über 30 Städten feministische Gruppen. Und eben unter diesem Motto überlastet, ungesehen, unterbezahlt, gemeinsam gegen Patriarchat und Kapitalismus. Genau, und man kann den ganzen Tag auf dem Marktplatz vorbeikommen, es gibt immer Programm, genau, und wir freuen uns über jeden und jede, die vorbeikommt. Okay, danke erstmal dafür. Jetzt wäre so vielleicht so als mal als abschließende Frage, was natürlich auch für mich als mich selbst auch als Mann identifizierender Mensch irgendwie interessant ist und mich auch als Feminist sehe, beziehungsweise weiß ich nicht, gibt es ja auch Diskussionen, ob sich Männer als Feministen bezeichnen können oder ob sie einfach solidarisch einfach nur sein können irgendwie. Vielleicht müssen wir da nicht genau drauf eingehen, so, aber vielleicht, was denkt ihr, wie können Männer, die solidarisch mit Frauen kämpfen sind, die auch das Patriarchat abschaffen wollen, weil zum Teil ja auch Männer irgendwie, die nicht in ihrer Rolle reinpassen, irgendwie davon auch Nachteile haben können, auch natürlich in einer ganz anderen Form, aber ich zum Beispiel würde schon sagen, so, ich habe eigentlich auch oft, auch wenn ich merke, dass ich es in mir drin habe, weil ich so gelernt habe, auf vieles eigentlich keine Lust und hatte auch Probleme in der Jugend und von da sehe ich mich dann natürlich solidarisch irgendwie, aber was wären so eure Idee, wie man Kämpfe von Flinters unterstützen könnte, wie Männer sich auch gegen das Patriarchat irgendwie wenden können und dagegen ankämpfen können. Ja, voll cool, dass du es auch ansprichst. Wir hatten in diesem Jahr tatsächlich uns auch da mehr Gedanken drüber gemacht, weil es eben ja meistens so war, dass es da dann darum ging, am 8. März eben so reproduktive Tätigkeiten zu machen, zu kochen und zu unterstützen. Das finden wir natürlich cool, aber darüber hinaus finden wir das auch das ganze Jahr über gut, wenn es passiert. Und wir eigentlich so ein bisschen auch eingefordert haben, dass es da noch mehr Beteiligung gibt, auch inhaltlich zu sagen, wieso ist es denn wichtig, als Mann auch am feministischen Streik teilzunehmen. Genau, ganz konkret dieses Jahr würden wir gerne die Demo, also zumindest da, wo wir auch stehen, so ein bisschen so gestalten, dass natürlich Finta-Personen auch nach vorne gehen können, aber alle Menschen sind willkommen, egal welches Geschlecht. Es gibt dann nochmal so ein eigenes Hochtransparent, das auch solidarische Männer gemacht haben und auch ein Flugblatt, das nochmal drauf eingeht, wieso sollte man sich als Mann dazu verhalten und natürlich das Thema einfach weitertragen, irgendwie mit seinen Kollegen, MitschülerInnen und Freunden darüber sprechen und sagen, hey, wieso ist es denn wichtig? Natürlich eigene Verhaltensweisen reflektieren, aber wir finden schon, dass man sich als Mann auch in diesen feministischen Streik mit einbringen kann und auch sollte, weil genau wie du ja schon gesagt hast, natürlich sind wir davon mehr betroffen vielleicht, aber eigentlich geht es uns alle an, eigentlich wollen wir alle eine solidarische Gesellschaft, wo Geschlecht einfach keine Rolle mehr spielt. Auf jeden Fall. Ich wäre soweit mit meinen Fragen durch. Ihr könnt natürlich gerne, also ihr habt sozusagen das letzte Wort und noch ein Thema ansprechen, wenn ihr wollt. Kein Thema, aber ein bisschen Werbeblock vielleicht. Wir sind ja auch auf Instagram zum Beispiel. Man findet uns unter oft_Karlsruhe, wo wir einfach gerade im Moment auch sehr viel unsere Aktionen, gerade auch im Zusammenhang mit der Vorbereitung für den 8. März dokumentiert haben. Und wenn ihr Lust und Zeit und Bock habt, wir treffen uns jeden dritten Donnerstag im Monat. Genau, unser Treffen ist für Finta-Personen only, weil wir es eben auch wichtig finden, diesen Raum zu schaffen, wo man auch safe Themen ansprechen kann, wo wir uns gegenseitig bestärken. Genau, also alle, die sich angesprochen fühlen, kommt gerne vorbei, kommt zum 8. März, checkt Instagram, wir freuen uns. Ja. Schön, da danke ich euch fürs Gespräch und viel Erfolg für den 8. März und für weiterhin. Danke.